Deutschlandfunk Nova. Hieltscher oder Hase? Wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört von der Organisation Women on Web, vielleicht sogar hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Das sind Frauen, die anderen Frauen selbst durchgeführte Abtreibungen per Mail anbieten. Ganz vereinfacht gesagt. Also wenn eine Frau Hilfe sucht, dann wird ihr ein Medikament zugeschickt, mit dem sie die Abtreibung dann selbst zu Hause durchführen kann. Und die meisten Frauen, die Women on Web nutzen, die kommen aus Ländern, wo Abtreibung illegal ist oder nur sehr schwer möglich. Also Nordirland, Irland, Polen. Allerdings wird es jetzt auch in einigen Staaten der USA immer schwieriger, legal abzutreiben. Und deshalb hat die Gründerin von Women on Web, die niederländische Ärztin und Aktivistin Rebecca Gompertz, jetzt eine eigene Schwesterorganisation nur für die USA gegründet, für amerikanische Frauen. Die nennt sich Aid Access. Und die Frage an Martina Schulte, unsere neue Supporterin heute Morgen, ist, warum für amerikanische Frauen eine Extraorganisation? Also in den USA befürchten derzeit halt eben viele, dass sich mit der Ernennung von Brett Kavanaugh zum obersten Richter am Supreme Court viel in Sachen Abtreibung ändern wird. Und in einigen Bundesstaaten dreht sich der Wind wohl auch jetzt schon. Das Online-Newsportal Vox schreibt, es gebe in den USA ein Rollback gegen Abtreibung. Eigentlich seit 2010 schon hätten konservativ geführte Bundesstaaten über 400 einzelne Gesetze erlassen, die die Möglichkeiten abzutreiben stark einschränken. Und deswegen melden sich in letzter Zeit eben verstärkt Frauen aus den USA bei Women on Web. Ja, wie läuft so eine Abtreibung ab per Mail? Also in großen Teilen eben online. Es gibt eine Beratung über Skype, wo Rebecca Gompertz, die ja selbst Ärztin ist, klärt, ob alle Voraussetzungen stimmen, um sicher per Medikament abzutreiben. Das geht bis in die 9. Schwangerschaftswoche. Sie stellt Fragen zum Schwangerschaftsverlauf, zum Gesundheitszustand, prüft Kontraindikationen und schreibt dann eben selber, als Ärztin darf sie das, ein Rezept aus über die notwendigen Medikamente. Das Rezept geht dann an eine Online-Apotheke ihres Vertrauens in Indien. Mhm. Die schickt die Medikamente dann direkt an die betroffene Frau. Das Ganze kostet $95. Wenn Frauen das Geld nicht haben, sagt Ellen Gompertz, würde sie trotzdem immer wieder irgendwie einen Weg finden, das trotzdem zu ermöglichen. Und die Frau nimmt dann zu Hause die notwendigen Medikamente ein. Bei Rückfragen kann sie sich natürlich immer wieder online an Aid Access oder eben Women on Web wenden. Und seit der Service am Start ist, haben schon jetzt 600 amerikanische Frauen das in Anspruch genommen. Wie sicher ist das? Also verschiedene Studien hätten gezeigt, dass der Service von Women on Web bzw. Aid Access sicher ist, schreibt das Debattenmagazin The Atlantic. Die eingesetzten Medikamente sind genau die gleichen, die überall auf der Welt bei einer Abtreibung bis zur 9. Woche eingesetzt werden. Die gleichen, die auch die WHO empfiehlt. Und sie funktionieren in 92-98% der Fälle. Es besteht aber ganz klar ein Restrisiko und es kann auch Nebenwirkungen geben. Deswegen akzeptiert Rebecca Gompertz eben auch nur Frauen, die sich verpflichten, die Einnahme im näheren Umkreis einer Klinik durchzuführen. Ansonsten ist der Prozess sehr, sehr ähnlich wie bei uns auch hier in Deutschland. Also der normale legale Prozess auch hier bei uns kann man ja bis zur 9. Woche mit einer Hormontablette abtreiben. Die erste bekommt man in der Praxis beim Arzt. Die zweite nimmt man nach 3 Tagen selbstständig zu Hause ein. Und davor findet natürlich noch das vorgeschriebene Beratungsgespräch statt. Und könnte man diesen, ich nenne es jetzt mal Service, auch in Deutschland nutzen? Das könnte man. Natürlich ist es besser, sowas bei seinem Frauenarzt durchzuführen, da sich ja eben auch Komplikationen ergeben können. Ist einfach wichtig zu wissen, also Aid Access und Women on Web richten sich einfach wirklich eher an Frauen, die keinen Zugang zu sicherer Abtreibung in ihrem Land haben. Zum Beispiel, also im Zweifel bindet man da Kapazitäten, die eigentlich vielleicht eher anderen Frauen zur Verfügung stellen können. Ja, aber es gibt natürlich auch Szenarien, wo das jetzt hier in Deutschland denkbar ist. Also denk mal zum Beispiel an minderjährige Schwangere, die müssen ja zum Beispiel eine Einverständniserklärung der Eltern einholen. Aber bevor die jetzt irgendwie anfangen, auf eigene Faust da irgendwo bei YouTube oder im Netz was zu recherchieren und das mal irgendwie selbst durchzuführen, ist es mit Sicherheit natürlich sicherer für die, sich bei Rebecca Gompertz zu melden. Und das bringt uns halt zu der abschließenden Frage. Ne? Sollten Frauen, die sowas brauchen, auf Women on Web oder Aid Access zurückgreifen? Und ich schließe mich da der Antwort der Kollegen von Vox an. Die schreiben hier, das muss ganz klar jedes Individuum selbst entscheiden dürfen. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, warum Frauen diesen Service nutzen, weil es ein Zugangsproblem gibt. Und solange es das gibt, wird es eben auch selbst durchgeführte Abtreibungen per Mail geben. Oder Beratung per Mail und dann wird einem das Medikament eben zugesandt. Weltweit heißt die Organisation, die das anbietet, Women on Web. In den USA hat sich ein Ableger gegründet, der heißt Aid Access. Die Infos hatte Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hieltscher oder Hase?